ونعوذ بالله من شرور ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. درسنا باللغه العربيه والالمانيه، وسنتابع ان شاء الله في رياض الصالحين، ووصلنا الى كتاب اللباس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin, Buch der Kleidung. Deshalb Geduld. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كتاب اللباس، اللباس أتى بعد كتاب الأكل والشرب، وهذا من أحسن الترتيب، كما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقال تعالى: ألا تجوع فيها ولا تعرى. بدأ أولا بجوع البطن، وثم بمسألة العري. فلذلك والله أعلم المؤلف أتى بهذا، أولا كتاب الأكل والطعام والشراب، وثم أتى بكتاب اللباس، وكأنه يتأول هذه الآية رحمه الله تعالى. فلذلك بارك الله فيكم، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله سبحانه وتعالى نوعان من اللباس، نوع معنوي ونوع ظاهري. نوع معنوي وهو لباس التقوى، ونوع ظاهري وهو اللباس من إزار وقميص وسروال وعمامة وغير ذلك من اللباس الظاهر. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل بني آدم محتاجين للباس لمواراة السوءة، والسوءة هي العورة، العورة، وجعل له ما يسترها، ما يسترها. يواري سوآتكم أي عوراتكم، وريشة أي ثياب زينة وجمال زائدة عن اللباس الضروري، يعني ريشة لباس أكثر زيادة يرحمك الله. ولباس التقوى هو اللباس المعنوي، وذلك خير، وذلك خير. فالتقوى أمر عظيم، ما قال هذا خير، انتبه، ما قال هذا خير، إنما قال ذلك خير، لأن لباس التقوى أهم من اللباس الظاهري، أهم من اللباس الظاهري. وقال: ولباس التقوى ذلك خير، لأن ذلك اسم إشارة، وجيء بها للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس. فلذلك قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لم يقل هذا الكتاب، هذا اسم الإشارة، ففيه علو مرتبة، علو المرتبة. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل بارك الله فيكم هي الدروع، الدروع، وكذلك اللباس مثل القميص، الدرع وما يشبه ذلك يسمى سيربال، والسرابيل هي من الحديد مثل الدروع، ومن غير ذلك، من غير ذلك. تقيكم الحر فهي الثياب من القطن ومن غير ذلك التي تحفظ الإنسان من الحر. طب ليش ما قال وتقيكم البرد؟ الإنسان طب لما يلبس أكثر، أصلا الإنسان الآن لما يكون برد يلبس ثياب أكثر، فلماذا قال هنا سرابيل تقيكم الحر؟ لأن الخطاب لأهل مكة، وهذه الآية مكية، وأهل مكة ما عندهم برد، إنما الذي عندهم حر. فلذلك هنا في محذوف تقيكم الحر وتقيكم البرد، وأتى على باب الغالب، لأنه الحر الذي كان معروف عندهم والبرد قليل. وهذه السرابيل تقي البأس، يعني تقي الإنسان الدروع، تقي الإنسان حر السهام ونحوها في الحرب، بالحرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل اسم البوخ دا كلايدون وزو. بارك الله فيكم. كابيتل باي مية نتيجة زبسين ودي عندهم Übersetzung, das ist Kapitel 1. Verlangen, weiße Kleidung zu tragen und Erlaubnis, rote, grüne, gelbe und schwarze Kleidung aus Wolle, Baumwolle und anderem Material außer Seide zu tragen. Außer Seide zu tragen. Barakallahu fikum. Schön ist das hier. Etwas Schönes gibt es hier. In der Reihenfolge, wie der Autor, Barakallahu fikum, in der Reihenfolge, wie der Autor das gemacht hat. Wie der Autor gemacht hat. Und zwar passt auch hier. Der Autor, Rahimullah Ta'ala, hat erstmal Buch des Essens geholt. Das heißt Buch des Essens und Trinkens. Und danach kommt im Buch der Kleidung. Vielleicht einige sagen normal, aber Allahu Ahlam, der Autor hat so viel Wissen, rahimahullah ta'ala, dass er etwas Schönes gemacht hat. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagte Adam alayhi salam in Surah Taha, die Ayah 118 und 119. Ja? Taha ist nach Al-Kahf, nach Maryam 20. Taha. Und zwar, barakallahu fikum, Allah sagte Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Das bedeutet, du kommst ins Paradies, du bist im Paradies und du wirst im Paradies keinen Hunger haben und du wirst auch nicht nackt sein. Schaut mal, kein Hunger und dann nicht nackt. Was hat der gemacht, der Autor hier? Buch des Essens, du hast keinen Hunger, und dann Buch der Kleidung, du wirst nicht nackt bleiben. Das ist genauso die Reihenfolge, wie das im Koran ist, rahimahullah ta'ala. Und hier, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Autor natürlich hat immer eine Reihenfolge, rahimahullah ta'ala, er bringt erstmal die Ayat aus dem Koran und dann die Hadithe aus der Sunna und erklärt manchmal. Und das machen wir bi'idhni ta'ala. Und zwar, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß übersetzt, O ihr Kinder Adams, wahrlich, wir gaben euch Kleidung, um eure Blöße zu bedecken und als Zierde. Doch das Gewand der Gottesfurcht, das ist das Beste. Das ist 7,26. Surat al-Araf, die Ayah 26. Und zu den Dingen, die Allah für euch erschaffen hat, gehört der Schatten. Und er gab euch in den Bergen Deckung und er gab euch Gewänder, die euch vor Hitze schützen und Gewänder aus Eisen, die euch bei kriegerischen Auseinandersetzungen schützen. 16,81, das ist Surat al-Nahl. Der 81. Und zwar, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, hier, ja, bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns als Gabe Bekleidung oder Kleidung gegeben, damit wir unsere Aura bedecken. Aura, barakallahu fikum, ist was man nicht zeigen darf. Und bei Männern und bei Frauen ist Aura unterschiedlich. Und zwar bei Männern ist Aura zwischen Bauchnabel und Knie. Das wird Bauchnabel muss bedeckt werden und Kniescheiben nicht bis zu Knie. Und das ist durch die arabische Sprache, Barakallahu fikum, Barakallahu. Wir sagen von bis. In der arabischen Sprache von bis bedeutet, das ist enthalten und das andere nicht. Deshalb, das ist bei Männern. Bei Frauen, die Aura, wir müssen unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen Frauen, die Mahram sind, das wäre zum Beispiel Schwester oder Mutter, und Frauen, die nicht Mahram sind, Muslime, und Frauen, die nicht Mahram sind, nicht Muslime. Das sind die drei Kategorien. Prinzipiell, die Aura einer Frau ist der ganze Körper, außer Gesicht und Hände. Gesicht und Hände. Bei manchen Gelehrten, die sagen, die Frau ist total Aura. Alles, auch Gesicht und Hände. Sie muss sich bedecken, von oben bis unten. Und die sagen auch das Gesicht. Aber eigentlich das Gesicht und die Hände sind umstritten. Sind umstritten. Manche Gelehrten sagen Pflicht, andere Gelehrten sagen, das ist empfohlen, das Gesicht und die Hände zu bedecken. Dann barakallahu fikum, die Aura von der Frau, mit ihren Maharim von Frauen oder von Männern. Das ist barakallahu fikum den ganzen Körper, außer Wudu-Stellen. Außer Wudu-Stellen, wenn mehr, ein bisschen mehr, kein Problem. Wenn sie zum Beispiel jetzt mit ihrem, sage ich jetzt, mit ihrem Bruder zu Hause ist oder mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter und so weiter, kann sie ein bisschen mehr zeigen. Aber barakallahu fikum, das ist auch, die darf nicht alles zeigen. Auch mit muslimischen Frauen das Gleiche. Die Stellen des Wudu ist, bei Kuffar-Frauen ist die Aura einer Muslima den ganzen Körper, wie bei Männern. Wie bei Männern. Beweis dafür ist Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgezählt, wie die Frau sich zeigen darf. Und da sagt er, Aunisa'ihinna. Oder ihre Frauen. Ihre Frauen, das wird die gläubigen Frauen. Das ist auch umstritten. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, Aura, zwischen Frauen ist auch von Bauchnabel bis Knie. Aber ich denke, keine Frau wird jetzt ihre Brüste von anderen Frauen zeigen. Deshalb, da sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, Jazakum Allah khair. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Wir haben euch Kleidung als Gabe gegeben, damit ihr eure Aura bedeckt. Warisha, das sind, barakallahu fikum, die zusätzlichen Schmuckbekleidung, was man trägt. Walibasu taqwa, dhalika khair. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Gewand der Gottesfurcht, das ist das Beste. Das ist das Beste. Das heißt, wir haben zwei Arten von Kleidung. Zwei Arten, Entschuldigung, von Kleidung. Und zwar äußerlich und innerlich. Aber innerliche Kleidung? Ja. Das ist die arabische Sprache. Als ob du etwas bedeckst in deinem Körper drin. Und du bedeckst deinen Körper von außen. Von außen bedeckst du deinen Körper mit dem Kleid, was wir haben. Das bedeutet Hose, Isar, Gewand, Mütze, so weiter. Und innerlich aber, es gibt eine Bekleidung innerlich. Das bedeutet etwas, was dich schützt. Weil die Bekleidung, du ziehst das an, damit du deine Aura bedeckst. Und das schützt dich. Die anderen können nicht alles von dir sehen. Und auch Gottesfurcht schützt dich innerlich. Und das ist, barakallahu fikum, besser. Das ist besser. Und der arabischen Sprache hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dhalika. Dhalika, barakallahu fikum, das hat ja eine sehr schöne Bedeutung. Das bedeutet, das innerliche Gewand ist wichtiger als das äußerliche. Gottesfurcht ist wichtiger in diesem Sinne. Und wer Gottesfurcht hat, dann wird man sich automatisch auch bedecken. bedecken erstmal, dass man keine Sünden begeht, und zweitens bedecken auch äußerlich, indem man die Aura nicht jedem zeigt, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Aura bedecken. Schau mal, ich habe gesagt, unsere Aura bedecken. Was bedeutet das? Das bedeutet, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden bedecken. Weil man sagt, auch eine Sünde ist Aura. Und wenn du Taqwa hast, dann wirst du keine Sünden begehen. Und wenn du dein Körper, sage ich jetzt, wenn du dich bekleidest, dann wirst du auch dein Körper nicht zeigen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ. Zu den Dingen, die Allah für euch erschaffen hat, gehört der Schatten klar. Er gab euch in den Bergen Deckung klar. Er gab euch Gewänder, die euch vor Hitze schützen. Und Gewänder aus Eisen. Barakallahu fikum, diese Gewänder, die sind die verschiedenen Arten von Gewänder, die uns schützen. Die uns schützen. Aber hier sagt er vor, der sagte vor Hitze. Ja, aber wir wissen auch, dass wir Bekleidung anhaben oder Kleidung anhaben, damit wir auch geschützt werden vor Kälte. Aber warum hat er hier die Kälte nicht erwähnt? Warum? Weil diese Ayah in Mekka herabgesandt worden ist. Oder war. Und in Mekka gab es keine Kälte. Das ist nicht die Kälte wie Schnee und alles. Und deshalb, der hat zu ihnen gesprochen mit etwas, was sie wissen. Und das ist die Hitze. Aber die Gelehrten sagen, es gibt hier Mahzuf. Das wird etwas, was implizit ist in dieser Ayah. Kälte und Hitze. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihnen von dem meisten, was sie wissen, Kharaja Makhraj al-Ghalib in der Religion. Also Allah subhanahu wa ta'ala spricht über etwas, was sozusagen meistens da ist. Und meistens in Mekka ist Hitze und nicht Kälte. Es kann sein, dass sie ein paar Nächte im Jahr haben, das wird kalt, sehr kalt, weil das in der Wüste ist. Aber das ist nicht, was sie immer erlebt haben. Deshalb, Barakallahu fikum, was wir von Bekleidung haben und Kleidung, das ist auch ein Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch, ist es bei ihm angeboren, dass der Mensch sich bedeckt. Und so schreibt subhanallah, normalerweise, wenn eine Person zum Beispiel angenommen auf der Straße ist und sein Aura angenommen, das wird entblößt, dann siehst du, dass der Mensch sofort sich bedeckt mit den Händen. Außer diejenigen, die Al-Fitra auch geändert haben. Und es ihnen egal. Wallah, bei den Tieren ist das anders. Möge Allah subhanahu ta'ala uns bewahren. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفوا فيها موتكم. وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتكم. الحديث الأول رواه أبو داود والترمذي، والثاني رواه النسائي والحاكم. وعن البراء بن عازب رضوان الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الحديث عند البخاري و مسلم عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن من خير الثياب البياض، يعني اللون الأبيض يلبس متبعا هذا الحديث يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. انتبه، الأصل في اللباس أنه من أمور العادة. الأصل في اللباس أنه من أمور العادة، والعادات الأصل فيها الإباحة. أما لبس الأبيض، يعني البياض الأبيض، اللون الأبيض، فهو عبادة. لأن النبي أمر بذلك. لذلك يستحب لبس الأبيض، والظاهر للرجال والنساء لا بأس بها، لا بأس بذلك للرجال حتى وللنساء لا فرق. ولكن يستطيع الإنسان أن يلبس ثيابا أخرى لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر والأخضر والأصفر والأسود صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بالنسبة للأبيض، شوف الأصل في اللباس عادة، ولكن لما أتى الدليل فصارت عبادة. وإلا ما أستطيع مثلا إنسان يلبس الآن أزرق ويقول هذا عبادة، ما يستطيع يقول هذا. ليش؟ لأنه لا يوجد دليل على هذا. أما في هذا في دليل، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، يعني أحسن الثياب لكم من خيرها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بس هي خير، من خيرها، من أحسنها، من أفضلها. وكفنوا فيها موتاكم، يعني أفضل أن تكفنوا الموتى بالأبيض، ولكن يجوز أيضا أن تكفنوا الموتى بغير الأبيض. حديث سمرة، البسوا البياض فإنها أطهر للقلب وأطيب للرب، وكفنوا فيها موتاكم. أما حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. المربوع هو الذي لا يكون طويل ولا يكون قصير، ويكون بارك الله فيكم يعني المنكب عنده، المنكبين تكون عريضة وتكون قوي، هذا هو المربوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، لا يوصف بالطول ولا يوصف بالقصر، ولكن ما من طويل مشى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رأوا النبي أطول منه صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد رأيته في حلة حمراء، أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة ثوبا أحمرا، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني ما رأيت أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء. قال بعض أهل العلم أن الحلة الحمراء هنا لم تكن حمراء خالصة، وإنما كان فيها شيء من البياض، لأنهم يقولون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الأحمر، وإنما نهى عن الأرجوان. الأرجوان شيء ثاني، هو الأحمر البراق وليس الأحمر العادي، أو الأحمر الذي فيه يكون حريرا، والله تعالى أعلى وأعلم. فأفضل الثياب سواء كانت من القمصان القمص والأزر والسراويل اللون الأبيض، فذاك كله يستطيع الإنسان أن يلبسه، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث بايمية زيبن هندا تغاي من أختش زيبن هندا فير من أختش زيبن هندا فنف من أختش تيزي تغاي حديثة ليه ما إيش سوزم. زي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حديث زيبن هندا دران أخت سيش باي أويس زيبن هندا زيبن نوين نوين زيب سيش فابن إما فير حديثة دشيد مو عند تجودي حديثة زندي لكن أبا دي نمريرون اسم تشيد لي. ابن عباس رضوان الله عليه بريشتت دست قزانت الله صلى الله عليه وسلم زاكت تراكت وايس كلايدونك دين زي اسفن على كلايدونك دي بست ونفهلت اويرة توتن بالداغن. بس بابو داود الترمذي سموا رضوان الله عليه زاكت دست قزانت الله صلى الله عليه وسلم زاكت تراكت وايس دين اسس غين ونانجني ونفهلت اويرة توتن in weißes Tuch, das heißt Leichentuch. Das ist bei Al-Hakim und bei Al-Nasai. Al-Bara, Radwanallah alayhi, erzählte, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam war von mittlerer Körpergröße und ich sah ihn in roter Kleidung. Ich habe nie jemanden schöneres als ihn gesehen, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. إذن بارك الله فيكم ابن عباس رضوان الله عليه اتسيلت دست البروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت اتسيت اويش فايسان شد مال دي ريجل است die Regeln. Ich möchte bitte, dass ihr das versteht, weil das sehr wichtig ist. Die Regel für uns, das ist eine sehr schöne Regel. Alle Gewohnheiten, sind ursprünglich erlaubt. Außer dass wir Beweis haben, diese Regel zu ändern. Was bedeutet? Es wird ursprünglich alle Gewohnheiten sind erlaubt. Außer dass wir einen Beweis bekommen in der Sunna oder im Koran, dass diese Gewohnheit, die ursprünglich erlaubt ist, anders wird. Entweder verboten oder Pflicht empfohlen oder nicht empfohlen. Aber im Allgemeinen ist alles erlaubt. Und Kleidung, das gehört zu Gewohnheit. Eine Gewohnheit hier. Was ein Muslim macht, was ein Kafir macht. Das wird ein Muslim schläft, ein Kafir schläft. Ein Muslim kauft Essen, Kafir kauft Essen. Ein Muslim trinkt Wasser, Kafir trinkt Wasser. Ein Muslim isst, der Kafir isst. Ein Muslim zieht sich an, der Kafir zieht sich ab. Das ist alles, was zu sagen, die Muslime, nicht Muslime, alles zu machen. Das sind Gewohnheiten des Lebens, oder? Ich nenne das manchmal normal. Das ist das Normale. Das ist in Normalität alles erlaubt. Außer, dass wir Beweis bekommen. Das heißt, normalerweise, du kannst alle Arten von Kleidung tragen. Aber hier kommt ein Beweis. Und zwar, der Prophet s.a.w. sagt, zieht euch weiß an. Aha. Der Prophet s.a.w. gibt uns einen Befehl, dass wir uns auf weiß anziehen. Und dann erklärt er, warum. Er sagt, die weiße Kleidung ist die beste. Das heißt, es ist empfohlen, weiß anzuhaben. Du kannst auch andere Farben tragen. Wir tragen auch schwarz manchmal. Manchmal weiß, manchmal schwarz, manchmal blau, manchmal grün und so weiter. Ist kein Problem. Aber, weil der Prophet selber manchmal schwarz getragen hat, manchmal rot, manchmal andere Farben. Aber am besten ist weiß. Und deshalb, wenn wir sagen, weiß anzuhaben, gehört zur Religion, dann haben wir recht. Obwohl die Farben Normalität sind. Ist das nur für die Männer weiß? Das könnte man sagen, auch für Frauen. Weil es hier keinen Beweis gibt, dass dies nur für die Männer gilt, sondern das ist allgemein für Männer und Frauen. Natürlich aber mit bestimmten Bedingungen, was wir am Anfang gesagt haben. Und hier, barakallahu fikum, diese beiden Hadithe, erstmal von Samura und Wallah alayhi und von Ibn Abbas. Man sollte es weiß anziehen. Warum? Weil das die beste Farbe ist. Und dann auch, man sollte als Leichentuch weiß nehmen. Das heißt, man kann auch andere Farben haben. Kein Problem. Aber besser ist, weiß anzuhaben. Und dann kommt, barakallahu fikum, Hadith al-Bara. Und zwar, Al-Bara, Radwallah alayhi, sagte, der Prophet s.a.w. war Marbu'a. Was wird Marbu'a? Man hat an sein Kreuz gesehen, s.a.w., dass er stark war. Und der Prophet s.a.w. war nicht groß und nicht klein. Nicht groß und nicht klein. Mittel, s.a.w. Aber, wenn ein großer Mensch neben dem Propheten s.a.w. ging oder lief, man hat gesehen, dass der Prophet s.a.w. größer ist. Als Segnung für den Propheten s.a.w. Der Prophet s.a.w. war stark, das heißt, sein Kreuz war richtig und der Prophet s.a.w. war nicht groß, nicht klein und der Prophet s.a.w. hat sich ein Gewand angezogen und das war rot. Das war rot. Und der Al-Bara sagte, ich habe niemanden gesehen, der schöner als der Prophet sallallahu alaihi. Der Prophet sallallahu war am schönsten. Deshalb Ali sagte, wenn man mir sagt, beschreibe den Propheten sallallahu alaihi, ich kann das nicht. Amr ibn al-As sagte, meine Augen waren nicht satt, dass ich den Propheten sallallahu alaihi sehe. Abu Dharr, als er gefragt worden ist, kannst du den Propheten beschreiben? Der sagt, wie? Der war der schönste, salatu rabbi wa salamuhu alayhi. Und deshalb, barakallahu fikum, manche Gelehrten sagen, rotes Kleid oder rotes Gewand, sagen sie, aber es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet sallam verboten hat, dass man rot anhat. Wie können wir verbinden? Rot und einmal Verbot. Das bedeutet, wenn man nicht ganz rot, was knallrot ist, und dies nennt man Urjuan. Urjuan, das ist eine Farbe, die kommt aus Damaskus, extra. Und diese Farbe ist so ein knallrot. Da sollte man nicht etwas anhaben, was knallrot ist. Aber zum Beispiel normalrot und ein bisschen vielleicht weiß oder blau oder grün oder schwarz mit dem Roten, das ist überhaupt kein Problem. Und das ist nochmal ein Beweis. Das heißt, wenn der alte Prophet gesagt hat, zieht euch weiß an, das ist Befehlform, aber trotzdem, barakallahu fikum, es ist nicht Pflicht. Warum? Weil der Prophet auch rot angehabt hat. Wäre das Pflicht, hätte der Prophet immer weiß angehabt. Aber der Prophet erklärt uns, dass dies erwünscht ist. Und deshalb das Erwünschte, man muss nicht immer machen oder man braucht das nicht immer zu machen, weil der Prophet selber das nicht immer gemacht hat, obwohl er das gesagt hat. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه العنزة نحو العكازة وعن أبي رفاعة التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم. بارك الله فيكم. الأبطح هذا كان في حجة الوداع لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فنزل بالأبطح وكان ذلك في السنة العاشرة للهجرة ثم نزل إلى المسجد الحرام وطاف وسعى وبعدها ذهب إلى الأبطح صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس وعليه حلة حمراء قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نصف ساق فيرى بياض الساقين. وهذه حلة حمراء يعني فيها أعلام حمر ليس سودا وليس خضرا. ثم خرج بلال بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالباقي من مائه. فالناس أخذوا من يأخذ ينضح نفسه ومن ينال شيء منه تبركا بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت له عنزة رمح وصلى إليها أن تخذها سترة. وبعدها يعني وراء العنزة يمر الكلب يمر المشكل. فتقدم فصلى، وهنا في مسألة أنه رأى بلالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح، ويحرك فاه، انتبه فاه ها هنا وها هنا وليس كل الجسم، وهذه فائدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هذه فائدة في هذا الباب ينتبه الإنسان لها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لبس هنا حلة حمراء. أما حديث أبي رمثة رفاعة التيمي فهو عليه ثوبان أخضران، أي النبي لبس الأخضر. وعن جابر يوم دخل وفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعمامتين سوداء، سوداء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لبس الأخضر ولبس الأحمر ولبس الأبيض ولبس الأسود صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو جحيفة وهب ابن عبد الله رستم إزاد القفيت صلى الله عليه وسلم إن أبطح، أبطح إسعان قبيت إن مكة، إسعان قبيت إن مكة أينم أوت باي مكة إذا إن أينم تسلت أوس روتم ليدا. بلال كان متفسر في يدي رتوالم فاشونك لس بروفيت صلى الله عليه وسلم أينك بكامل إدفاس فسر أب أندغي إرهيلتن كان فسر مير دا كام دي بروفيت صلى الله عليه وسلم هراوس مت اينم روتن روتن جواند بكلايدت ايش انا مش نوخ ان داس وايسه زاينه باينه زاين شين باين ايجنتلي ماخت زاين ريتوالس واش ريتوالن واشونن und bilal رضوان الله عليه rief zum gebet und ich verfolgte die bewegungen seines mundes wie er nach rechts und links sagte hayya ala salah hayya ala al falah. Dann wurde ein kleiner Speer in dem gerammt und er, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ging vor und leitete das Gebet, während vor ihm Hund und Esel vorbeiliefen und sie wurden von niemandem daran gehindert. Das wird nach diesem Speer, ja, nicht vor, nach, weil er Sutra genommen hat. Abu Ramtha Rifa'a At-Taymi berichtet, ich habe den Gesandten Allah s.a.w. in zwei grünen Kleidungsstücken gesehen. Das ist bei Abu Dawud Tirmidhi. Jabir radhiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah s.a.w. am Tage des Sieges in Mekka, Befreiung von Mekka, mit einem schwarzen Turban hereinkam. Barakallahu fikum, sagt noch ein, die Hadithe sind erstmal Hadith von Jabir, klar. Der Prophet sallam hat einen schwarzen Turban, das wird man darf schwarz anhaben. Das andere Hadith Abi Ramtha Rifa'a al-Taymi, barakallahu fikum, dass der Prophet sallam hat auch grün angehabt. Zwei Tücher grün. Also nicht nur weiß, nicht nur rot. Hier beim Hadith von Abu Juhayfa, was ist das? Der Prophet sallam kam da mit der Pilger und er hat sich niedergelassen sallam in Abtah. Man hat für ihn ein Zelt gebaut, das war rot. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war drin. Bilal hat ihm Wasser geholt, der Prophet hat Wudu genommen. Was übrig vom Wasser geblieben ist, hat Bilal rausgenommen. Die Sahaba haben nach Segen gesucht in diesem Wasser, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit Wudu gemacht hat. Das ist etwas Spezielles, nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht für andere. Nicht für andere. Aufpassen. Es gibt manche, die das missbrauchen, sagen, ja, schaut mal, die Sahaba haben Wasser vom Propheten, übrig gebliebene Wasser von seiner rituellen Waschung genommen und die haben Segen ersucht. Das ist nur für ihn, aber nicht für einen anderen. Aufpassen. Dann einige haben was bekommen, andere haben nicht bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Bilal befohlen, dass er Adhan macht. Bilal hat Adhan gemacht. Sehr schön. Das wird Bilal bei Hayya ala Salah. Was hat er gemacht? Der hat recht. Mit seinem Mund. Das heißt, er hat nicht den ganzen Körper gedreht. Und nicht sein Ober, sage ich jetzt, Körperhälfte. Sondern Barakallahu fikum, nur den Kopf. Hayya, aber wie? Manche Gelehrten, der sagt, Hayya ala Salah, einmal nach rechts. Und einmal nach links. Manche sagen, der sagt, Hayya ala Salah. Der geht rechts und der kommt zurück. Hayya ala Falah. Alles ist okay, kein Problem. Dann sagte er, man hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam Anasa, das war ein Stock wie ein Speer. Man hat das vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das ist Abschirmung, Sutra heißt das. Sutra. Abschirmung. Das bedeutet, wenn man steht, der Imam steht hier und der nimmt sage ich jetzt, Speer in den Boden hier. Hier, hinter ihm, können die Leute laufen. Aber hier darf man nicht laufen. Auch die Leute hier stehen, hinter dem Imam, dann können die Leute hier dazwischen laufen, zwischen den Reihen. Aber vor dem Imam, zwischen dem Imam und diesem Speer läuft keiner, weil das die Sutra ist. Und das ist der Sinn hier. Barakallahu fikum. Das geht hier um verschiedene Themen, aber für uns ist wichtig in dieser Überlieferung, dass der Prophet sallam ein rotes Gewand gehabt hat. Der kam mit einem roten Gewand, salawatu rabbi wa salamu alayhi, und das ist der Beweis, dass man rot auch anhaben darf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich werde hier stoppen. Weil wir eigentlich, ich wollte mehr machen, aber leider, ich meine, wir haben zu spät angefangen. Deshalb müssen wir uns, ich habe gesagt, wir machen Unterricht maximal eine Stunde. Und das ist jetzt eine Stunde. Deshalb, Barakallahu fikum, stoppen wir hier. Heute ist 30.09.13. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Was haben wir heute gemacht? Kurz. Ja, kurz. Worüber haben wir gesprochen? Bitte schön. Jeder sagt mir etwas. Ich? Ja. Also, eine Sache nur. Er wünscht sich, weiß anzuziehen. Gut, weiter. Die Aura bei den Menschen. Die Aura bei den Menschen, was das ist? Drei. Der Prophet hat doch einen schwarzen Turban. Der Prophet hat schwarzen Turban getragen. Vier. Der weiß, dass man rot tragen auch. Man darf rot auch tragen. Fünf. Gewohnheiten sind alle erlaubt, außer dass wir einen Beweis haben, dass dieses Erlaubnis ändert. Zu Pflicht oder zu Verbot oder zu erwünscht oder unerwünscht. Nein. Nee, der. Ja, okay, kein Problem. Abgeschaut. Der Prophet sallam trug grün. Da was anderes dann. Bei den Männern ist Aura vom Bauchnabel bis Knie. Naam. قل شوف شو درسنا اليوم شو وحده من الاثنين. شو الالوان مثلا؟ من ذا في haben gesprochen über verschiedene Arten von Bekleidung und Sutra und sowas. ممتاز. Der Beweis, dass Bilal mit dem Mund, das heißt mit dem Kopf nach rechts und links, Hayya ala salah, Hayya ala al-Falah gesagt hat und nicht mit dem Körper. Seeking Shifa from the Rasul Abdushin Motor is only specific to the Prophet, not to anybody else. Dass man Segen ersucht beim übrig gebliebenen Wasser von Wudu von jemandem ist nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht für andere Leute. Noch etwas. Ha? La, mir ist Name. Die Aura bei Frauen ist anders als bei Männern. Die Aura bei Frauen ist anders als bei Männern. Kleidung gibt es äußerlich und innerlich. Nur für Araber. Was ist? What is for Arab? No, I mean in the Arabic language, you can say you have clothes. Yeah. This is an Arabic language. Yes, naam. Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass der Sheikh Rahimullah das Wort geteilt hat, wie das im Koran steht. Dass der Sheikh Rahimullah oder der Gelehrte An-Nawawi Rahimullah, dass er so gemacht hat, geteilt hat, wie das im Koran steht von Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara. Er hat über Essen und Trinken gesprochen und dann über Kleidung gesprochen. Naam. noch etwas. Der Hadith von der Prophet erzählt, dass das Laufen einer Frau, eines Esels und eines Hundes das Gebet unterbricht. Und hier haben wir den Beweis, dass es nur geht für den Fall, wenn es zwischen Imam und Sutra ist. Wenn es sein ist, ist kein das, das ist ein Beweis, dass der Imam ein Sutra nimmt im Gebet, eine Abschirmung im Gebet nimmt. Noch? Na? Die Frauen auch dürfen weiß kleiden haben. Na? Die Aura bei Frauen ist anders als die Aura bei Männern. Frau, Frau und Frau, Mann. Nein. Nein. Nicht alles? Nein. Tragen von weißer Kleidung ist ein Bade an sich selbst. Und wenn du weiß anhast, dann bekommst du Lohn. Nein. Ist die Aura nochmal unterteilt bei Frauen, für Machbar, nicht Machbar, nicht Machbar, nicht Machbar? Das hat er gesagt, diese Unterteilung. Ja. Es gibt noch etwas, was im Hadith von Abi Juhayfa ist. The physical appearance of the Prophet, he was on his size, but when he was next to a big man, he was still bigger than him. So very good, very good. The Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er war nicht groß und nicht klein. Sein Kreuz war stark, sallallahu alaihi wasallam, aber wenn jemand neben ihm lief, der groß ist, man hat gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam größer ist. Subhanallah. Das physikalisch ist es nicht machbar. Aber das ist der Segen. Noch etwas? Hadith Abu Juhayfa? Ich weiß, dass dieser dies, aber nicht verstanden. Man sollte nicht knallrote Kleidung haben. Man sollte keine knallrote Kleidung haben, im Hadith von Abu Juhayfa mit dem Schienbein. Richtig, Gewand vom Propheten war bis zur Mitte des Schienbeins, deshalb man könnte sein Schienbein sehen. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Na. Der Prophet war der schönste Mann, das stimmt. Ja. Erklärt, dass da nur die Autorität sich schützt, dass die Mekka abgesandt wurde. Und das ist auch kein Dibib. Der hat gesagt, du hast erklärt, dass er nur Hitze vor Hitze schützen. Das ist nicht nur Hitze, sondern es gibt hier etwas implizit auch vor der Kälte. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير ايش بن erleichtert und froh das na mashallah meine da hat man nicht geschlafen da bin ich froh Wasserpistole auch das ist gut da bin ich erleichtert deshalb بارك الله فيكم جزاكم الله خير da hat man etwas verstanden das ist sehr schön